als ich träumte einen Apfeltrau in Moll. Alle Äpfel hatten ein Gesicht, jedes weinte bitterlich. Und der Apfelbaum, der neigte sich zu mir. Hübsch, schütz für mich. Mein Gewicht ist gar zu schwer. Träume deinen Traum und der Apfelbaum doch hinterher. Kam ein Vogelflug auf einen Ast und er war die Goldmarie. Der Baum gehört dem alten Mann in dem Häuschen nebenan. Wenn du kannst, denn es geht ihm sehr schlimm, hilf ihm. Hecke, schrecke dich, ich erwecke dich aus deinem Traum. Stell dich nicht so an, hilf dem alten Mann und seinem Baum. In seinem Garten war. Sieben Jahre sind.